damit ein herzliches Willkommen zur Raw-Analyse, zur Raw-Ausgabe vom 2. Juli 2012 aus Laredo, Texas. Und bei mir, ich bin übrigens der Kleisi natürlich, und bei mir ist heute nach einer Woche Abstinenz wieder der Leon. Hallo. Ja, freut mich wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, und wie gesagt, wir besprechen Raw und die Raw-Ausgabe, die diese Woche von Teddy Long geleitet wurde, begann mit John Cena, der in den Ring kam und über das WWE Championship Money in the Bank Ladder Match beim gleichnamigen Pay-Per-View 2012 sprach. Und das war ja eine sehr umfangreiche Promo oder ein sehr umfangreiches Geschehen, und deswegen, da du letzte Woche nicht da warst, darfst du jetzt ein wenig mehr sagen, und zwar zur Opening-Promo. Ja, danke dafür. Es ist nämlich so, dass John Cena darüber gesprochen hat, dass er sich noch ein bisschen in Richtung Leitermatch spezialisieren müsste, da er noch nie in einem Money in the Bank Match gestanden hat. Ja, da war auch Daniel Bryan der Meinung. Der kam nämlich dann yes rufend in den Ring. Redet er dann auch darüber, dass er zum Beispiel letztes Jahr den Koffer gewinnen konnte und so jetzt zum Beispiel da steht, wo er gerade ist, nämlich seiner Meinung nach ganz weit oben. Dann kam allerdings der WWE Champion CM Punk in den Ring, der ebenfalls yes rufend kam. Das war allerdings ein Punkt, der Daniel Bryan ziemlich aufgeregt hat. Der sagte dann zum Beispiel, dass CM Punk sich eine eigene Catchphrase suchen würde und dass Daniel Bryan sehr, sehr sauer darüber sei, dass diese Yes-Rufe von vielen, vielen Leuten geklaut sind. Dann kam noch jemand, der auch im WWE Championship Money in the Bank Leitermatch dabei ist, nämlich Chris Jericho. Der machte sich erstmal über Daniel Bryan lustig, als er sagte, dass er sich nur mal neue Catchphrases aussuchen sollte und nicht nur immer auf dasselbe langweilige eine Wort setzen sollte. Dann wollte Daniel Bryan was sagen, aber dann kam Chris Jericho direkt mal mit einer seiner vielen Catchphrases, nämlich "Would you please shut the hell up?" Er hat dann auch noch zwei nachgelegt, wollte er dann wohl noch was sagen, aber dann kam erstmal Kane und Sekunden später ertönte dann die Musik des World Largest Athlete, The Big Show, und letztendlich entwickelt sich das Ganze zu einem schönen Brawl, den, ja, man kann durchaus sagen, dass Big Show die Sache für sich entschieden hat. Jo, danke Leon für diese Auskunft der Opening-Promo, sehr ausführlich erzählt, und dann mache ich einfach mal weiter mit dem ersten Match, dem Opener, ein 8-Man-Tag-Team-Match. Die Tag-Team-Champions Kofi Kingston und R-Truth zusammen mit dem Intercontinental-Champion Christian und dem US-Champion Santino Marella. Sie konnten Cody Rhodes, David Otunga und die Primetime-Players Titus O'Neil und Darren Young zusammen, die natürlich wieder von AW gemanagt wurden, besiegen. Und zwar mit der Cobra von Santino Marella gegen David Otunga. Zuvor gingen Cody Rhodes und die Primetime Players aus der Halle, und sie ließen Rhodes alleine. Sie ließen Otunga alleine. Heute ist wieder so ein Tag. Und dann wollte Otunga flüchten und wurde dann mehrmals aufgehalten. Zuletzt von Brodus Clay, der herauskam und Otunga wieder in den Ring beförderte. Und nach dem Match zeigte Christian noch den Killswitch gegen Otunga, und zum Abschluss gab es dann auch noch den Running Big Splash, und dann kamen wieder die Kinder in den Ring und alle tanzten zusammen. Lächerliches Bild, aber wie immer. Wie fandst du den Opener? Ja, für einen Opener war das ganz in Ordnung mit einer Matchzeit von 8 Minuten 25 Sekunden. Über das Ende kann man sich unterhalten, vor allem weil ich kein Freund der Auseinandersetzung von Brodus Clay gegen David Otunga bin. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ja, Backstage sah man dann Teddy Long vor einem Monitor tanzen, wahrscheinlich zu den Bildern von Brodus Clay auch noch. Und dann kam Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez hinzu, und Alberto Del Rio wollte über sein World Heavyweight Championship Match gegen Sheamus sprechen. Teddy Long meinte, dass Del Rio mit dem Herumschleimen aufhören soll und dass WWE Board of Directors bereits offiziell festgelegt hat, dass Alberto Del Rio der Number One Contender sei und bei Money in the Bank in einem World Heavyweight Championship Match auf Sheamus treffen werde. Doch Tay Long forderte Del Rio noch dazu auf, nun in den Ring zu gehen und dort für sein Match bereit zu stehen. Und als Del Rio wissen wollte, wer sein Gegner sei, meinte Long, es wird eine Teddy Long Surprise. So, dann stand Alberto Del Rio im Ring. Unser Gegner war niemand anderes als sein Landeskamerad, wenn man so sagen kann, oder sagen will, Sin Cara. Und dieses Match endete in einem No-Contest, da es noch nicht mal gestartet ist, denn Del Rio attackierte Sin Cara, als dieser in den Ring kam, und er verprügelte ihn, und außerhalb des Rings gab es dann noch den Cross-Armbreaker. Ja, also Match kann man das nicht nennen, aber Del Rio hat sich wieder mal sehr dominierend dargestellt. Fandest du es gut? Ja, ich bin, wie du sicherlich weißt, ein sehr großer Freund von Alberto Del Rio. Ja, das finde ich gut so. Und daher finde ich es sehr, sehr schön, dass man Alberto Del Rio jetzt, nachdem er ja bei No Way Out sein WWE-Titelmatch nicht bekommen hat, auch wenn Dolph Ziggler ein guter Ersatz war, bin ich erstens sehr froh, dass er bei Money in the Bank die Chance kriegt, die er hoffentlich nutzen wird. Und dann bin ich zudem auch noch sehr froh, dass Alberto Del Rio jetzt in Richtung Money in the Bank einen sehr großen Push bekommt. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Rio den Titel gewinnen wird, denn aufgrund des Money in the Bank Matches, wo ja Dolph Ziggler und auch Cody Rhodes beteiligt sein werden, wie man auch in der SmackDown und NXT-Analyse von mir am Wochenende hören wird. Ich habe zwar jetzt vor ein bisschen genommen, aber trotzdem. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob der Rio dagegen Sheamus gewinnt, wegen der Face- und Heel-Sache, aber... Ja, aber man darf ja wohl noch träumen. Ja, träumen tun wir ja generell immer, dass Dolph Ziggler auch bei jedem Titelmatch den Titel gewinnt. Richtig. So, Backstage traf Daniel Bryan auf AJ und er entschuldigte sich bei ihr und schenkte ihr eine rote Rose. AJ meinte jedoch, dass sie das Spiel von Daniel Bryan durchschaut hat und sein Plan nicht funktionieren werde, sich bei ihr einzuschleimen, nur weil sie der Special Guest Referee beim Titelmatch bei Money in the Bank sein werde. Und anschließend meinte AJ noch, dass sie ihr heutiges Match gewinnen und danach in die Arme ihrer Seelenverwandten springen werde. Nach diesen Worten biss AJ die komplette rote Blüte der Rose ab und spuckte sie auf den Boden und dann ging sie davon und Danny Bryan blieb zurück. Es wurde eine Super SmackDown Live Episode gepromotet, in der eine 20-Mann Great American Bash Battle Royale stattfinden solle und dessen Sieger in der kommenden Woche bei SmackDown als General Manager fungieren werde. Würde ich mich gar nicht mehr so drauf freuen, wenn ich nicht schon das Ergebnis wüsste, was nicht gerade so schön ist. Richtig, also das wird ein sehr harter Test für uns harten Fans, diese Ausgabe mit diesem General Manager zuschauen. Oh. Einer, der am Mic oder generell bei Promos einer der Meister ist, nämlich Paul Heyman, erschien via Satellit auf dem Titan Show und verkündete, dass sie Brock Lesnar schon entschieden habe, ob er bei WWE SummerSlam 2012 ein Match gegen Triple H bestreiten wird oder nicht. Paul Heyman meinte, dass Brock Lesnar die Entscheidung in 3 Wochen bei der 1000. War-Episode am 23. Juli 2012, über die wir natürlich auch berichten werden, bekannt geben werde. Und Heyman meinte, dass wenn Brock Lesnar die Herausforderung von Triple H annehmen sollte, es kein Match sein würde, also kein gewöhnliches Match, sondern eine brutale Schlacht. Ja, also kann man sich schon mal ein bisschen drauf freuen, ob das Match angenommen wird oder nicht, aber ja, du meinst ja ein bisschen das zu Brock Lesnar mit den Matches, ne? Ja, also allgemein, ich habe mich auch über das Comeback sehr gefreut, aber als ich dann sein Extreme Rules Match gegen John Cena gesehen habe, naja, die Kampfweise ist halt sehr von UFC und das stört mich, weil das ist nicht UFC, sondern WWE und da möchte ich, auch wenn der Cena dabei war, Wrestling sehen und nicht so ein hässliches Gebrawle. Ja, du kennst ja meine Meinung, die sieht ja ein wenig anders aus, aber ist ja auch egal. Und dann gab es ein Mixed Tag Team Match. Sheamus und AJ konnten Dolph Ziggler und Vicky Guerrero besiegen. Und diesmal musste Dolph Ziggler sich nicht auf die Matte legen, sondern Vicky Guerrero nach einem Shining Wizard von AJ gegen Vicky Guerrero. Zuvor kassierte Dolph Ziggler den Bro-Kick von Sheamus. Und nach dem Match schnappte sich AJ ein Mikro und mit mehreren Yes-Chants hüpfte sie aus der Halle. Wie fandst du denn das Match? Ja, gut. Nein, es war 3 Minuten 26. Oh, war kein Kracher. Wird mir auch nicht mehr lange in Erinnerung bleiben und ich glaube, das ist auch gut so. Backstage traf AJ auf WWE Champion CM Punk, der gerade am Telefon war. Und AJ wollte wissen, wer am Telefon sei, und CM Punk meinte, es sei seine Schwester, und er beendete das Gespräch. AJ wollte wissen, ob sie den Sieg gesehen hätte von ihr gegen Guerrero und Dolph Ziggler, doch Punk meinte nein, da er die ganze Zeit am Telefonieren war, und AJ wurde dahin sauer und traurig und sie ging davon. Also, nun kam jemand in den Ring, der in der letzten Zeit öfters mal für die Legenden herhalten musste. Und das war diese Woche übrigens auch nicht anders. Diese Woche sogar mit für zwei. Denn Heath Slater kam auch für seine Blast from the Past Challenge in den Ring und er meinte, dass er kein Clown sei. Und da wusste, glaube ich, jeder, dass nur einer sein Gegner sein konnte, nämlich Doink the Clown. Und der kam auch raus und überraschenderweise, mehr oder weniger, konnte Heath Slater Doink the Clown mit dem Neckbreaker besiegen. Nach dem Match wollte Heath Slater seinen Sieg feiern, doch dann ertönte der Theme von einem meiner früheren Lieblingswrestler und der mir auch jetzt noch sehr sympathisch ist, nämlich ertönten auch die Worte it's me, it's DDP und Diamond Dallas Page. DDP kam in den Ring und im Ring stellte er sich neben Heath Slater und zusammen machten, oder nacheinander eher gesagt, machten sie den Ruf oder das Zeichen, beides zusammen, von DDP. Und dann gab DDP Heath Slater die Hand. Dort dann kam der Diamond Cutter. Und unter großem Jubel der Fans verließ DDP dann die Halle. Und für die, die es nicht wissen, der Diamond Cutter ist eigentlich der RKO, von, wie man ihn von Randy Orton kennt. Nur bei DDP mag ich ihn mehr. So. Gut. Wie fandst du denn das Match und das folgende Erscheinen von DDP? Das Match, ja gut, das war nix, ne? Ja. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass nicht der lustige Doink the Clown, sondern der frühere Heel Clown da gewesen wäre. Mhm. War leider nicht so, aber gut, immerhin war dann so noch die Chance dafür, DDP sich zu zeigen, und das war dann der Höhepunkt des dritten Matches. Und es wird ja gemunkelt, dass DDP auch der Gegner von Heath Slater sein wird bei der 1000. Raw-Ausgabe. Also ah, ist doch ganz klar, dass das nur einer sein kann, nämlich Hulk Hogan. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber dann nimmt man mir übel. Du wolltest wahrscheinlich Bret Hart, oder? Nee, ich wollte sagen Eddie Guerrero oder Chris Benoit. Gut. Das machen wir besser wieder in Privatgesprächen. Ja. Ja, gut. Vielleicht kann ich ja irgendeinen Piepton runterlegen. Also. Jo, mach das. Ja, egal. So, nächstes Match. No DQ Match. Also keine Regeln. Big Show besiegte Kane nach einem Schocksam auf den Stuhl. Deine Meinung? Ja, dafür, dass das Match recht kurz war, war das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich war überrascht, dass es für die Kürze so gut war. Man sagt ja auch, in der Kürze liegt die Würze. Das schwirrte mir gerade auch im Kopf rum, der Satz. War zwar klar, dass Big Show das gewinnen wird, aber ich hab... Gut, ich war mit, wäre mit beiden Siegern zufrieden gewesen. Also ich mag beide. Ich auch. Nur, nur die Q-Match kann man ein bisschen mehr draus machen, aber noch. Aber, mein Gott. Wurde nichts angekündigt vorher so richtig. Also. Aber bald geht der Scheiß ja drei bis halbe Stunde länger, dann können wir das ja mal ein bisschen verlängern da, ne? Ja, gut. Wer weiß, was die WWE da macht. Ich kann dir schon sagen, das wird scheiße. Aber gut. Also, so Wörter wie Scheiße dürfen wir benutzen, denn wir sind ein Attitude Podcast. Ficken. Gut. Zwar nicht so. Die Einladung habe ich dankend angenommen. Gut, Backstage traf Raw Interim General Manager Teddy Long auf Eve Torres. Ah, endlich war die mal wieder da. Und er unterrichtete sie davon. Was ein schönes Wort. Er unterrichtete sie davon. dass sie anscheinend in ihrer langen Abwesenheit nicht mitbekommen habe, da John Laurinaitis kein General Manager von Bones, Raw und SmackDown mehr sei und er in dieser Woche der Interim GM beider Shows sei. Anschließend meint er zu Eve Torres, dass sie bereits seit einigen Wochen nicht mehr zu sehen war und da er ein Namensschild benötigen würde und damit die Fans sich daran erinnern. Und Teddy Long holt ein Schild raus und da stand Hello, my name is Eve. Oder Hello, I'm Eve. Und das wurde ihr ans Kleid oder an die Bluse oder was auch immer die anhatte. Ich habe ja erst gedacht, ihr klebt ihr an die Titten. Ja? Jetzt kommen die ganzen Wörter raus. Ich sag besser nicht mehr, dass wir ein Attitude. Ach egal. Ja. Ist ja auch egal. Gehört dazu. Gut. Ja. Taylor ging. Eve Torres oder Eve zerriss das Schild und sie traf auf AJ. Und sie meinte, dass AJ bitte in eine Ecke gehen solle und weinen, was kleine Mädchen halt so tun. Und AJ meinte daraufhin, wollte daraufhin wissen, bei wem Eve Torres sich als nächstes einschleimen will und gibt ihr den Rat, lieber die Branche zu wechseln und Schauspielerin zu werden. Abschließend meinte AJ, dass Eve alles tun würde, um Aufmerksamkeit zu erreichen, genau wie sie. Und das wolle AJ auch später in der Show allen beweisen. Nach diesen Worten ging AJ und sie ließ Eve zurück. Gut, dann kam ein Match. Zweier Kandidaten des World Heavyweight Titel Money in the Bank Leather Match. Tyson Kidd konnte tatsächlich Tensai besiegen. Tyson Kidd wurde zuvor schon Backstage bei einem Interview mit Josh Matthews niedergeschlagen von Tensai. Nee, das war nach dem Match. Echt? Mhm. Bei mir so an. Ach, da steht's, ja. Ja, gut. Ich habe mir das nicht die richtige Reihenfolge angeguckt. Ja, ist ja auch, ich glaube, im Endeffekt ist das auch egal. Im Ring wurde Kidd schon wenig von Tänzer auf jeden Fall angegriffen und dann ging das Match los. Tänzer wollte nochmal auf Tyson Kidd zurennen. Der wich aus und zeigte einen Roll-Up, der zum Sieg führte. Und nach dem Match, ja, attackierte Tensai schon zum zweiten Mal Sakamoto. Ich weiß nicht, ob sich da was aufbaut, dass Sakamoto dann irgendwann so zurückschlägt, aber... Ich glaube, dass... Aber der sollte ja schon als Wrestler, soll ja irgendwann hier auftreten. Ja, kann er gerne machen, aber ich glaube, der wird dann von Tensai trotzdem auseinandergerissen. Ja, aber ob da irgendwas passiert mit dem, meine ich jetzt. Dann gibt's einen Tag Team, Ricardo Rodriguez und Sakamoto. Gegen Tensai und Great Kali. Oder Alberto Del Rio. Ja, Batterio hat Besseres zu tun, glaube ich. Richtig. Backstage unterhielten sich Chris Jericho und Daniel Bryan über das anstehende Tag Team Match gegen Cena und Punk. Und sie machten sich ein wenig gegenseitig runter, so Chris Jericho wegen der Yes-Jacke und Daniel Bryan wegen der Leuchtjacke von Chris Jericho. Und da sagte Chris Jericho aber, hey, besiegen wir heute Cena und Punk? Dann meinte Brian, yes, yes, yes, yes, yes. Und dabei schrie Chris Jericho immer wieder, ever again. Und das war schon, hat mich schon zum Schmunzeln gebracht. Mich auch. Und sofort im Anschluss sah man John Cena und CM Punk über das Tag Team Match gegen, wer hätte es für möglich gehalten? Chris Jericho und Daniel Bryan. Sie reden darüber und CM Punk meinte, dass er sich mittlerweile bereits wie ein Anführer fühlen würde und schlägt vor, dass die beiden im besagten Match miteinander kommunizieren sollten. John Cena stimmt CM Punk daraufhin zu und er verließ schon mal den Backstage-Bereich. Und es kam zu einer weiteren zu einem weiteren Backstage-Segment, nämlich das, was ich gerade ansprechen wollte und du mich korrigiert hast. Tyson Kidd im Backstage-Bereich. Er wurde von Josh Matthews zu seinem überraschenden Sieg über Tänzer interviewt. Doch Tänzer stürmte in die Umkleide und er attackierte Tyson Kidd mehrfach und er schleuderte ihn auch gegen die Spinde. Ja. Dann kam es zum Main Event. Ein Tag Team Match, John Cena und CM Punk gegen Chris Jericho und Daniel Bryan, und das Match, kann man sagen, endete in einem No Contest. John Cena und Chris Jericho prügelten sich aus der Halle und als dann CM Punk und Daniel Bryan beide auf der Ringmatte lagen, zuvor haben sie AJ beide ignoriert, als diese zum Ring kam, ja, nutzte AJ das aus, packte einen Tisch, stellte ihn auf und sie kletterte auf die Ringe, um sich selber durch den Tisch katapultieren zu wollen, doch Daniel Bryan ging aus dem Ring, stellte sich vor den Tisch und wollte dies verhindern. Dann kam auch noch CM Punk zu AJ und er steigt auf das auf die Seile zu AJ und er redete mit ihr, doch AJ küsste dann CM Punk, grinste Punk an und dann stieß AJ CM Punk von der Ringecke herunter. CM Punk flog gegen Daniel Bryan und beide landeten durch den Tisch und lagen dann ja, regungslos zwischen den Tischteilen, und AJ, die sich noch immer auf der Ringecke befand, feierte mit den Fans mit lauten Yes-Rufen und damit ging Raw zu Ende. Also guter Main Event, finde ich. Und deine Meinung? Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Das war ein wunderbares Match. Da waren ja auch drei gute Wrestler. Jetzt rate mal, wer der schlechte Wrestler ist. Da waren drei gute Wrestler dabei. Die haben auch das Match getragen. Und das für gute 17 Minuten. Das ist doch schon mal was für eine Weekly-Ausgabe, auch wenn es der Main-Event war. Über das Ende, naja, wir wissen ja, dass die Story sehr, sehr, sehr, sehr unlogisch ist. Seltsam. Ja, oder so. Na gut. Wir haben ja SmackDown gesehen, das wurde noch unlogischer. Die Aufklärung wird man ja wohl beim WWE-Titel-Match sehen. Richtig. Hoffe ich nicht. Oder auch beim SummerSlam erst. Naja, egal, auf jeden Fall, Match war gut. Schöner Abschluss für auf jeden Fall eine bessere Ausgabe wie letzte Woche. Gut, dann beschließen wir das jetzt. Und damit kann ich nur sagen, das war's für heute. Am Wochenende wird dann irgendwann die SmackDown und NXT-Analyse folgen von mir. Und vielleicht findet sich ja noch jemand, der es machen will, sonst mache ich wieder alleine. Ja, das wird dann die erste Ausgabe in meinen Sommerferien sein. Und ja, dann kann ich nur sagen, liked uns auf Facebook unter der Seite Wrestling Replay. Followed us on Twitter unter der Seite WReplay, das W und das R groß, Eplay klein. Ja, und schaut auf unserem YouTube-Channel Die Kleisi, wo die kürzeren Ausgaben, wenn es mal unter 15 Minuten kommt, oder demnächst sogar die längeren, auch auf YouTube erscheinen. Sonst einfach auf unserer Homepage wrestling-replay.de. Der musste sein. Ich hab's irgendwie geahnt. Also auf unserer Homepage wrestling-replay.de.tl. Und dann war's das schon. Leon hat das Abschlusswort. Ja, es hat mich wie immer gefreut, mit dir einen schönen Review zu verfassen. Ich freue mich auch, kann ich jetzt nochmal sagen, immer wieder, dass du mich dabei haben möchtest. Ich kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen, aber gut. Ja, also dann kann ich auch nur sagen von meiner Seite, bis zur nächsten Woche. Gut, und dann sage ich mal tschüss, bis dann, und der Leon kann mit seinem Lieblingswort aus der letzten Zeit diese Ausgabe beenden.